Unter der Erde aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Unter der Erde. Es drängt ein Strom den Felsenwänden des Erdeninnern zu enteilen. In unterirdischen Geländen fließt er verborgen viele Meilen. Mit keinem Bruderstrom verbündet, wälzt er sich fort in Meeresnähen, bis er an seinem Ziele mündet, an tiefer Stelle ungesehen. Ein Trachten geht geheim und stille nach eigenem Ziel und eigener Ferne, der tiefe, dunkle Sehnsuchtswille erwacht in Nächten ohne Sterne. Ende von Unter der Erde, aufgenommen von Sonja.